Sowie Sharan Rani Baklival als erste Vertreterin der Sarod in die Geschichtsbücher eingeht, wie eben gehört, wollen wir auch die legendäre Annapurna Devi bedenken. In unserer heutigen Sendung Blas- und Saiteninstrumente aus der Reihe Frauen in der indischen Klassik ist Annapurna Devi die Vertreterin der Bass-Sitar. Die Bass-Sitar ist in Indien bekannt als Surbahar. Sie ist eine Verwandte der Sitar und gehört zur Gruppe der Lauten, der Veenas. Die Surbahar ist ein gezupftes Saiteninstrument der nordindischen Klassik. Die Tonlage ist um 2 bis 5 Ganztöne tiefer gestimmt als die einer Sitar. Die Länge des Instruments beträgt etwa 130 cm. Das Auffällige an der Surbahar ist das sehr breite Griffbrett. So können bis zu 6 Saiten gleichzeitig in einem Glissando gespielt werden. Die Saiten werden angeschlagen mit einem auf dem Zeigefinger aufgesteckten Plektrum aus Metall, das Misrab. Ein Spieler verwendet bis zu 3 Plektren für die Ausführung unterschiedlicher Stile. Die Surbahar besitzt 4 Rhythmussaiten, die Chikaris und 4 Melodiesaiten. 15 bis 17 Saiten schwingen in Resonanz mit. Diese große Anzahl von Saiten werden über 2 Brücken geführt. Wie die traditionelle Bauweise der Sitar besitzt auch die Surbahar einen ausgehöhlten Kürbis als Resonator am Kopfende des Griffbretts. Warum sich Annapurna Devi für die Surbahar entschieden hat, ist unklar. Um diese Musikerin ranken sich zu viele Geheimnisse, als dass eine eindeutige Interpretation möglich wäre. Annapurna Devi wurde 1926 oder 1927 geboren. Es gibt von ihr keine einzige Veröffentlichung einer Platte. Es gibt nur sehr wenige Privataufnahmen und Konzertmitschnitte aus den 50er Jahren. Annapurna Devi ist eine exzentrische, höchst eigenwillige Künstlerpersönlichkeit und bekannt für ihre unberechenbaren emotionalen Gemütsschwankungen. Heute lebt sie zurückgezogen in Mumbai in einem Apartment. Die Rahmenbedingungen für den Karrierestart der jungen Annapurna waren äußerst schwierig. Ihr Vater Ustad Aluddin Khan war ein berühmter Hofmusiker. Ihr Bruder kein geringerer als der Sarod-Virtuose Ali Akbar Khan. Annapurna war gerade einmal 14 Jahre jung, als sie mit Ravi Shankar, 7 Jahre älter, verheiratet wurde. Annapurna Devi, Ali Akbar Khan und Ravi Shankar nahmen alle drei Unterricht bei Aluddin Khan und sind damit Repräsentanten der Mahar Gharana. Annapurna Devi schien die begabteste Schülerin. Sie soll sich wohl für die Surbahar entschieden haben, um Ravi Shankar nicht im Wege zu stehen. Annapurna Devi darf als extreme Musikerin verstanden werden. Sie folgte einem absoluten Diktat. Als alleingültiger Maßstab galt der der Mahar Gharana, dem traditionellen Stile ihres berühmten Vaters. Dieser Anspruch galt gleichermaßen für den Unterricht sehr weniger Schüler und für die Bewertung der Entwicklung der indischen Klassik und Annapurnas Musikerkollegen, von denen sie in der überwiegenden Zahl nicht viel hält, sie mehr als Showmaster einstufte. Die eigenwillige Persönlichkeit von Annapurna Devi wird mit der folgenden Aufnahme von Raga Kaushiki deutlich. Ihr Bruder, die Sarod-Legende Ali Akbar Khan, machte keinen Unterschied zwischen Kaushiki und Kaushikanada. Beiden Ragaskalen liegt das gleiche Notenmaterial zugrunde. Nach einem Aufenthalt bei seiner Schwester in Indien und Rückkehr nach Los Angeles veränderte Ali Akbar Khan seine Interpretation von Raga Kaushikanada. In der indischen Klassik gibt es nicht zwangsweise ein richtig oder falsch. Auch diese traditionelle Musikform ist einer Entwicklung unterworfen. Aufnahmen von Raga Kaushikanada aus den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts sollten daher nicht Maßstab sein für modernere Interpretationen wie die von Ali Akbar Khan. Aber hören wir nun Annapurna Devi mit einer seltenen Aufnahme von Raga Kaushiki. Thank you. Kommen wir nun zu einer Vertreterin der Vichitravina. Die Vichitravina ist bundlos, ca. 4 bis 5 Fuß lang und mit 2 Resonanzkörpern ausgestattet, den Tumbas. Diese Laute besitzt 22 Saiten. Davon sind 13 mitschwingende Resonanzsaiten, 4 Spielsaiten und 5 für den Rhythmus, den Chikkaris. In der südindischen Klassik finden wir ein bauartverwandtes Instrument, das Guttavadyam oder Chitravina. Die Vichitravina wird in liegender Form gespielt, ähnlich einer Slide-Gitarre. Die über dem bundlosen Griffbrett gespannten Saiten werden von den meisten Spielern mit einer Glaskugel abgegriffen, dem Slide. Kokosöl auf den Saiten verringert den Reibungswiderstand. Die Vichitravina geht aus der antiken, einseitigen Ektantrivina hervor. Meist wurde die Vichitravina als Begleitinstrument für den Drupad verwendet. Es ist der älteste Gesangsstil der nordindischen Klassik. In dieser Begleitfunktion war das Wiener Spiel weniger virtuos. Es ist Musikern zu verdanken wie Pandit Gopal Krishan, Pandit Sri Krishan Sharma oder Lalmani Mishra und seinem Sohn Gopal Shankar, dass sich die Vichitravina als Soloinstrument etablierte. Trotz der Modernisierung der Spieltechniken und neuen Ragaformen wird bis heute dieses Instrument kaum gespielt. Die erste weibliche Vertreterin auf der Vichitravina ist Dr. Radhika Umdekar Butkar. Radhika lebt in Mumbai. Hier leitet sie ihre Musikschule Veena Pani Institute of Music. Radhika wuchs in Gwalior auf und entstammt einer Musikerfamilie. Schon ihr Großvater Pandit Ballabhau Umdekar war ein Vertreter der nordindischen Klassik. Sehr früh war Radhika von dem Sitarspiel ihres Vaters begeistert. Pandit Shriram Umdekar ist auch Meister der Surabhar, der Bassita und Rudravina, einer weiteren lauten Form. Bereits im Alter von 3 Jahren erhielt Radhika Gesangsunterricht. Ein halbes Jahr später begann ihre musikalische Ausbildung auf der Sitar. Es mag ein wenig prinzessinnenhaft erscheinen, dass die 8-jährige Radhika ihrem Vater gegenüber den Wunsch äußerte, sie möge eine Laute erlernen, die niemand zuvor spielte. So lernte sie bis zu ihrem 15. Lebensjahr auf einer älteren Vichitravina. Erst dann bekam sie ihr erstes und neues Instrument. Radhikas Unterricht begann um 4 Uhr morgens. Er wurde nach der Schule fortgesetzt. Zeitraubendes und ablenkendes Fernsehen gab es in dem musikalischen Haushalt um Dekkers nicht. Umso mehr Bücher. Radhika erhielt neben dem Unterricht durch ihren Vater auch Unterweisungen von Vishwa Mohan Bhatt. Er ist uns bekannt als einer der führenden Meister auf der Slide-Gitarre. Die Spieltechnik der indischen Slide-Gitarren ist ähnlich dem der Vichitravina. Radhika spielt heute eine modifizierte, kleinere Form. Sie wurde von dem Instrumentenbauer Ricky Ram in Delhi angefertigt. Radhika verwendet als Slide nicht Glas, sondern rund geschliffene Steine aus dem Narmada, einem Fluss in Zentralindien. Der Narmada mündet im Golf von Kanbat in die Arabische See. Mit den Narmada-Steinen als Slide gewinnt die Vichitravina in den Bässen an Tiefe und die Höhen nehmen in ihrer Schärfe ab. In ihrer Doktorarbeit befasste sich Radhika mit der Entwicklung der nordindischen Klassik mit Bezug auf die Veränderungen im Gesang und Instrumentalspiel im 21. Jahrhundert. Wie der antike Ragasri auf der Vichitravina klingt, vermittelt uns nun Dr. Radhika Umdekar Bhutkar in einer majestätischen und meditativen Stimmung. Sri wird dem Purvitat zugeordnet. Purvi ist einer der 10 Hauptragas der nordindischen Klassik. Raga Sri besitzt in der aufsteigenden Skala 5 Hauptnoten, in der absteigenden Skala alle 7 Hauptnoten. Raga Sri finden wir auch in der Sikh-Musik. Dazu verweisen wir auf die Sendung Sikh Sangit Gurbani Kirtan. Sie finden sie in unserem Medienarchiv unter www.imcradio.net/onlinearchiv. Wir hören Radhika Umdekar Bhutkar mit dem Raga Sri und dem kompositorischen Teil Jor innerhalb des langsamen Einführungsteils, dem Alap. Bye. kommen zum Ende der ersten Stunde unserer Sendung Raga-CDs des Monats, Frauen in der indischen Klassik, Blas- und Saiteninstrumente. Nach einer kurzen Pause geht's gleich weiter.